Bayern. Am 5. Jahrestage der Revolution, die im Anschluss an einen unglücklichen Krieg Unheil über das deutsche Land gebracht und unser Volk in einem Zustand traurigster Hilflosigkeit versetzt hat, an eben dem Tage haben überstürzte Handlungen, deren vaterländische ideale Beweggründe ich keineswegs verkennen will, neues schweres Unheil gezeitigt. Ein klägliches Schauspiel vor der Welt. Bayern gegen Bayern, Deutsche gegen Deutsche, und das in einem Augenblicke, da furchtbarste Not alle Deutsche fester denn je zusammenschmieden muss. Und was mich mit besonderem Schmerze erfüllt, stehen nicht sie gegeneinander, die alle das gleiche hohe heilige Ziel erstreben? Nur die Wege, auf denen sie ihre Ideale zu erreichen hoffen, sind verschieden. Darum die Waffen nieder, Geduld. Können denn die Folgen eines unglücklichen vierjährigen Krieges gegen eine Welt von Feinden, können die Trümmer einer fünfjährigen Revolutionsperiode in einem Augenblick mit dem einzigen verzweifelten Anlaufe beseitigt und aufgeräumt werden? Reicht euch über trennende Meinungsverschiedenheiten, über Irrtum und Schuld, über Verwirrung und anklagendes Blut hinüber von Neuem die Hand? Steht wie ehedem in fester Manneszucht zusammen, die unser Ruhm und die Wurzel unserer Kraft war und der Quell der Erneuerung und der staatlichen Wiedergeburt sein wird. Meinem Herzen, der ich durch eine fast tausendjährige Geschichte meines Hauses mit dem Bayerlande und dadurch mit den Geschicken Gesamtdeutschlands verbunden bin, stehen alle nahe, die guten deutschen Willens sind. Es ist der bittere Ernst der Stunde, der mich aus meiner Zurückhaltung herauszwingt. Ich wende mich an den gesunden Sinn des Volkes, das starke deutsche Bayern und das neu erstehende, friedlich, seiner Würde und seinen Aufgaben vollbewusste Deutschland. Sie gehören unzertrennlich zusammen. Ruprecht. Doch das Unternehmen, das Deutschland im weiteren Verlauf einen Kaiser aus dem Hause Wittelsbach geben sollte, war endgültig zerschlagen. So gründlich, dass der Kronprinz, als er in München am 11.11. einfuhr, sehr kühl begrüßt, ja sein Vertreter von Herrn von Kahr kurz und bündig abgefertigt wurde. Rom hatte wieder seinen Pakt mit der Juden- und Freimaurerregierung in Berlin geschlossen. Waren auch die Beamten des römischen Papstes in Bayern für das Unternehmen, das mit dem 12. hätte beginnen und das Haus Wittelsbach nach Berlin führen sollen, gewesen? So doch nur, wenn das ohne die verruchten Völkischen, ohne Ludendorff und Adolf Hitler möglich gewesen wäre, was nun aber nach dem Blutbad vom 9.11. nicht mehr der Fall war. Der Hass der Römlinge gegen alles Völkische war größer als das Streben nach Verwirklichung herrschsüchtiger Wünsche. Ich weise wieder auf die Anlage 1 und dem wilden Hass gegen alles Völkische eines hohen kirchlichen Würdenträgers in Bayern, das heißt der Beamtenschaft des römischen Papstes in München hin. Aus ihr ist auch zu entnehmen, was ein Erfolg des römischen Unternehmens für das deutsche Volk bedeutet hätte, nämlich Knechtung durch Rom. Gut, dass der Hass sich durchsetzte und Kronprinz Ruprecht seine Absicht aufgeben musste, das Unternehmen mit Hinzuziehung der völkischen Kampfverbände durchzuführen. Er war für Rom abgetan. Wenn bayerische Kreise auch weiterhin noch ähnliche Gedanken vertraten wie seinerzeit Herr von Kahr, so fehlte ihnen doch die Stütze der römischen Kirche Bayerns. Rom ging andere Wege in Durchsetzung seines Zieles, das es seit Jahrhunderten nicht aus dem Auge verliert, Wege, die früheren, wenn auch nur vorübergehend, völlig entgegengesetzt sein können. Die Rettung Deutschlands vor der Vorherrschaft Roms war der große Erfolg der Hitler-Unternehmung vom 8.11. abends und des Marsches durch die Stadt am 9.11.1923. Schleunigst rief auch die Berliner Regierung als Gegengewicht gegen Kronprinz Ruprecht den deutschen Kronprinzen aus Holland, wo er seit der Revolution weilte und sich aufhalten musste, nach Deutschland zurück. Infolge der Aussöhnung Münchens und Berlins hatte nun auch der Separatistenaufstand am Rhein nicht mehr den Rückhalt wie bisher. Die als Sieger hervorgegangene verfreimaurerte Berliner Regierung fand weitgehende Unterstützung Englands und dieses sorgte dafür, dass Belgien und Frankreich zurückhaltender wurden, das also war eine fernere Folge, des 8. und 9.11. Deutscher Lebenswille der Bevölkerung der Rheinprovinz und der Pfalz konnten nun allmählich Herr der Aufstandsbewegung werden, die immer wieder aufflackerte. Endlich aber, und das war zunächst für das verelendete deutsche Volk das Wesentliche, wurde die Einführung der Rentenmark beschleunigt. Die furchtbare Inflation hatte damit ihr Ende. Es ist mir erzählt worden, dass dieser Beschluss der Beschleunigung der Beendigung der Inflation am 9.11.1923 abends im Schlosse Schwanenwerder an der Havel bei Berlin, dem Juden Parvus Helfand gehörend, gefasst worden ist. Das waren die tatsächlichen Erfolge des 8. und 9.11.1923. Sie waren bedeutend. Die Sieger des 9.11.1923 hatten keinen Grund, sich ihres Sieges zu erfreuen. Immerhin errichteten sie an der Stelle des Blutbades ein Mahnmal. Wir kennen es auch als Platzgedenkstein. Zwischen zwei kubischen Würfeln, die in kabbalistischem Denken von Juden, Freimaurern und Christen die Yahweh-Herrschaft, das heißt Juden- und Priesterherrschaft darstellen, werden vier Stahlhelme, das Zeichen völkischen wehrhaften Lebenswillens, zerdrückt. Das kann in der Tat so lange geschehen, als wehrhafter Lebenswille sich dem Wahne hingibt, als Grundlage für sich den Glauben an Yahweh haben zu können. Der völkische Zug durch die Stadt, der das Hitler-Unternehmen mit so ernstem Ausgang abschloss, hat der Welt die Reinheit und Unerschrockenheit der völkischen Bewegung gezeigt. Sie erhielt so neue Kraft, die sie auch weiterhin zum Leben befähigte. Wie ich an der Feldherrenhalle weitergegangen war, so ging auch jetzt weiter mein Streben, die völkische Bewegung allen Vernichtungsversuchen überstaatlicher und staatlicher Feinde zum Trotz aus ernster Krise herauszuführen. Ich fühlte mich dazu umso mehr verpflichtet, als die meisten Führer der völkischen Bewegung hieran verhindert waren. In Süddeutschland war ich fast der Einzige, der sich betätigen konnte. Die nachfolgenden Tage und Wochen und Monate bis zum Beginn des völkischen Prozesses in München am 26.02.1924 waren für mich reich an Zwischenfällen und reich an Arbeit, um die Zusammenhänge der römischen Verschwörung, wie ich sie in ihren Grundzügen bereits gab, aufzuklären und die völkische Bewegung meiner Ansicht gemäß weiterzutragen.